1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wieder freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Magda. Und die Magda ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Magda. Hallo. So, über was reden wir beide? Über meinen Mann, der mich bedrückt. Mhm. Ja, mit dem ich 20 Jahre verheiratet bin. Wir haben zwei Kinder. Ja, wie alt sind die Kinder? Mein Sohn ist 20 und meine Tochter ist 15. Ja. Sehr gute Kinder, sehr gute Familie, alles top. Ja. Überall richtig beliebt und alles. Ja. Mein Mann ist Lehrer, kann super mit Kindern umgehen. Ja. Aber am besten mit den Fremden. Bitte? Aber mit am besten mit den fremden Kindern. Das heißt im Klartext? Also um eigene hatte sich schon mal so gekümmert wegen Spielen oder sowas, aber als Lehrer immer haben mir alle gesagt, ach, du hast es gut, dein Mann ist Lehrer, der kann den Kindern helfen, haben die Hilfe nie bekommen. Das heißt, in all den Jahren, was die Erziehung anbelangt, war er nicht so gerade der Beste. Nein, nein. Und jetzt geht er dir fremd. Kaum dabei. Außerdem unser Sohn, seit seinem dritten Lebensjahr ist an Diabetes erkrankt. Mhm. Und ich musste mich sehr viel um ihn kümmern, also alle zwei Stunden messen, auch nachts und so weiter, also Fulltime-Job. Ja. Und so, und jetzt sagst du, jetzt geht er dir auch noch fremd. Ja. Seit wann? Also bewiesen seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Ja. Du weißt das seit 5 Jahren? Ja. Wie hast du es rausbekommen? Ich habe ihn erwischt. Mit meiner besten Freundin. Mit deiner besten Freundin? Ja. Bei euch zu Hause? Nein, in der Nähe von zu Hause, in unserem Sommergrundstück. Im Ferienhaus? Na, Nachbarin. Da machst du die Tür klassisch wie im Film auf und da liegt er im Bett mit deiner besten Freundin? Im Bett nicht. Es war draußen und umknutschen und umarmen und so weiter. Wir waren mit denen befreundet, mit der Familie auch. Und hat er es dann sofort zugegeben? Ja, das konnte ich sehen direkt. Da gab's nichts rauszureden mehr? Nee, gab's nicht mehr zu ausreden. Und dazu war mein Sohn auch mit ihrer Tochter zusammen. Das war das Zeit, die waren zwar noch Kinder, das war so ein Zusammensein, ja, wie so Kinder zusammen sind, aber mein Sohn macht sich auch irgendwie, fühlt sich schuldig, dass er mit ihr zusammen war und deswegen ist dazu gekommen. Dabei stimmt das gar nicht, weil wir kannten die schon vorher. Okay, lassen wir mal den Sohn raus. Das verkompliziert das Ganze jetzt. Lass uns darüber reden. Das ist vor 5 Jahren passiert. Und das läuft seit 5 Jahren weiter mit der besten Freundin? Ja, also nein. Er wechselt die Weiber. Ach, er wechselt sie? Ja, ja. Und woher weißt du das, dass da immer wieder neue kommen? Ja, weil da schon vorher auch eine war, was ich im Nachhinein wieder herausgefunden habe, weil ich dann sehr misstrauisch war, nachdem ich das erfahren habe und habe da so ein bisschen geguckt und so weiter und habe herausgefunden, dass da noch mit einer anderen was lief, mit einer Lehrerin aus seiner Schule und das hat er auch zugegeben irgendwann, das hat er mir sogar beschrieben ganz genau und so weiter und dann hat er versprochen, hoch und heilig, das kommt nicht mehr vor und so weiter. Ja. Aber ich vor allem, ich bin ein Scheidungskind und ich wollte meinen Kindern das nie antun. Ja. Und du hast rausbekommen, dass er dann wieder was angefangen hat mit einer anderen Frau? Ja, dann kamen wieder Anzeichen, dass da wieder was läuft. Und wer war es diesmal? Da war es die Freundin, dann die Kollegin. Wer war es diesmal? Wieder Kollegin von der Schule, ja. Über wie viele Frauen weißt du denn in den letzten 5 Jahren? Sicher, 100% sicher weiß ich von 4. Und von diesen 4 Frauen, oder das gibt ja auch zu, diese Beziehung zu diesen 4 Frauen? Da gibt nichts richtig zu. Also die 2, ja. Die anderen anderen. Zwei Jahre. Nicht so, aber ich weiß es hundertprozentig, weil letzten Sonntag habe ich ihn zum Beispiel angerufen, weil ich bin jetzt hier in Deutschland und er ist in Griechenland, ja. Weil ich auf meine Großmutter aufpasse, die demenzerkrank ist. Musste ein paar Sachen regeln und so weiter. Und dann habe ich ihn angerufen auf Handy. Und wie er da so am Knutschen und Fummeln war, ist er zufällig drangegangen. Wie? Du hast dass ich mithören konnte. Du hast gehört, dass er knutscht und fummelt? Dass er knutscht und dass sie sich verabreden auf schönen romantischen Abend. Wie? Da stand die Leitung stand und dass er wusste, dass die Leitung stand. Du hast es mitgehört. Also, ja. Der Mann, dein Mann, war nicht gut, ist kein guter Vater gewesen zu den Kindern. So hast du es gerade erklärt. Ich sehe das. Andere denken, der ist der tollste Mensch überhaupt auf der Welt. Als Ehemann und als Vater und als Mensch überhaupt. Ich verstehe, aber du siehst es so. Ja. Dann geht der Mann dir seit 5 Jahren fremd, nachweislich, du bist ihm mehrfach auf die Schliche gekommen. Welche Frage stelle ich jetzt? Mein Problem ist, dass ich mich entschieden habe, natürlich ihn zu verlassen. Genau, das ist ja die Frage. Warum bist du noch bei ihm? Ja, und das geht jetzt mittlerweile nicht mehr. Und die Kinder sehen das auch. Die haben auch schon Respekt vor ihm verloren, weil meine Tochter hat mir auch gesagt, hör mal, schreibst du ihm ständig SMS? Sag ich, wir telefonieren ja jeden Tag. Ach, du hast jetzt entschieden, dass du dich von ihm trennen möchtest? Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Er fängt schon wieder an, auch natürlich. Erstmal sagte er, ja, okay, wir trennen uns und so weiter. Aber dann irgendwann sagt er schon wieder, gib mir noch eine Chance und so weiter. Aber das hat für mich keine Bedeutung mehr. Das bist du denn jetzt mit dir im Reinen, dass du dich trennen willst? Von mir aus, ja. Mhm. Jetzt übermorgen fliege ich dahin. Mhm. Ja, und dann werden wir uns sehen. Und dann wird es natürlich wieder Gespräche geben. Mhm. Aber ich sehe da kein Zurück mehr. Ja. Welche Gefühle hegst du noch für deinen Mann? Mittlerweile keine mehr. Jetzt. Keine mehr? Nein, jetzt nach dem letzten Mal besonders, ich bin also tot, fühle ich mich. Mhm. War das früher mal eine gute Beziehung? Tolle. Tolle. Also es war eine super große Liebe und jeder hat das auch gesehen. Und wie viele Jahre hielt die große Liebe? Eigentlich bis zu dem ersten Mal, wie ich das rausgefunden habe. Ja. Mhm. Aber mein größtes Problem ist das, dass ich meine Tochter dann nicht lassen möchte. Also mein Sohn studiert noch, der muss noch 2 Jahre da bleiben, aber der ist auch erwachsen, das ist was anderes. Da seine Freundin, das würde noch gehen, der möchte hier hinkommen. Was heißt da in Griechenland? Bitte? Was heißt da bleiben, in Griechenland oder wo? Ja, aber ich möchte nicht meine Tochter da lassen. Und da sie in so einem Alter ist, sieht sie das nicht ein. Aber ich habe sie. Die Kinder sind nicht in Deutschland aufgewachsen? Die sind etwas hier aufgewachsen und da, wir waren hin und her. So. Okay, aber die Tochter ist 15, sagst du? Ja. Ja. Wo ist sie denn die letzten Jahre zur Schule gegangen? Da, in Griechenland. Ach, in Griechenland. Ach so. Ja. Und hast du auch in Griechenland gelebt die letzten Jahre? Ja. Ah. Ja. Aber du hast auch hier eine Wohnung? Nein, ich bin jetzt bei meiner Großmutter. Ach so, da war der Hauptlebenssitz für euch war in Griechenland. Jetzt verstehe ich. Ja. Und du möchtest gerne deine Tochter mit nach Deutschland nehmen letztendlich. Ja, weil mein Sohn kommt nach, das ist sicher. Was sagt denn die Tochter? Die ist ja nur auch schon 15, da kann sie das ja selbst entscheiden. Ja, eben, das ist das Problem. Sie möchte das nicht. Sie möchte das aber aus dem Grund nicht, weil sie da ihr super tolles Hobby hat, das ist Reiten. Macht da sehr viel und ist sehr gut darin. Natürlich Freundinnen, Schule und so weiter, so wie ein Kind in dem Alter. Und ich habe ihr auch gesagt, ich verstehe dich vollkommen, weil ich in dem gleichen Alter das Gleiche durchgemacht habe. Aber nicht die Trennung, aber Land wechseln, ja? Ja. Aber sie würde gerne sie würde dann bei dem Vater wohnen bleiben, oder wie? Sie ist sich nicht im Klaren, was sie da erwartet. Weil Wohnung wird weg sein, alles wird weg sein und so weiter. Der wird dann wahrscheinlich zu seiner Mutter, die sehr alt ist und total verrückt auch. Nicht mehr, man kann mit ihr nicht zusammenleben. Ja, warum würde die Wohnung weg sein? Weil irgendwie müssen wir das alles beenden. Also er ist Lehrer in Griechenland. Bitte? Er ist ja Lehrer in Griechenland. Ja, ja. Das heißt, er hat ein Einkommen und er kann sich doch eine Wohnung dann finanzieren. Die nicht. Die nicht? Die nicht. Na gut, eine kleinere vielleicht. Die von der Mutter, das ist seine Wohnung. Ja. Also zunächst mal finde ich natürlich deine Entscheidung, Magda, gut, dass du jetzt sagst, nun reicht es, nach 5 Jahren Verletzung möchte ich nicht mehr. Ja. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und wenn du sagst, ich habe keine Gefühle mehr für den Typ, dann ist die Sache ja auch klar. Verachtung habe ich nur. Ja, schlimm. Also dann muss man gehen. Für mich überhaupt, das ist krank, was er macht und wie er das macht. Mhm. Und dass er auch immer sagt, ich mache doch nichts. Mhm. Ja, das ist das Schlimmste. Er hat noch nie was Schlechtes gemacht. Jetzt lass uns aber erst über deine Tochter noch reden. Die ist ja nun schon, ich sag mal, schon 15. Ja. Die ist nicht 7 oder 8. Da kann man vielleicht noch massiver eingreifen. Eben. Ich würde den Willen des Mädels zunächst mal respektieren. Und ihr aber eine Tür offen lassen, dass du ihr sagst, wenn es nicht funktioniert, wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du sofort zu mir nach Deutschland kommen. Ich würde sie nicht unter Druck setzen und sagen, du musst jetzt mit mir nach Deutschland kommen. Da wird sie sturzunglücklich. Ja, aber weißt du, ich weiß, dass sie da dran zugrunde gehen wird. Weil er wird nicht auf sie aufpassen. Das ist ein Mädchen, ja? Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Mhm. Und ich kann dir ein Beispiel nennen. Sie war reiten. Mhm. Die hat da so einen Trainer, der auch gerne was trinkt, also mehr trinkt. Mhm. Und da hatte auch keine Angst, ein Auto zu fahren, ja? Ja, ich verstehe schon, was du mir sagen willst. Und mein Mann war da, um auf sie aufzupassen, immer, weil immer kann was passieren, ja? Das ist ja Reiten. Mhm. Und an dem Tag hat er sich wieder da mit irgendwelche verabredet und ist einfach abgehauen und hat ihm gesagt, er soll sie nach Hause bringen. Mhm. Der trinkt, ja. Also es ist ihm egal. Hauptsache. Ich merke, du hast kein Vertrauen in deinen. Weißt du noch, was er zu mir gesagt hat? Ja, als ich ihn darauf angesprochen habe, wieso hast du das gemacht? Wie kannst du so einem Mann, deine Tochter noch dazu, anvertrauen? Mhm. Ja. Also, ja, aber ich dachte, die wird mir einen blasen, die Frau da. Mhm. So einen Spruch habe ich zurückbekommen. Also. Kann man so einem Mann die Tochter lassen? Eigentlich nicht. Aber das ist natürlich ein Dilemma, in dem du steckst. Ich weiß nicht, wie reif deine Tochter ist, wie sehr du auf sie einwirken kannst. Sie ist reif, aber sehr, sehr stur. Ja. Und sehr egoistisch. Ja, aber dann wirst du sie auch nicht mit Gewalt nach Deutschland kriegen. Das wird nicht gehen. Dann wird sie rebellieren. Und ihr werdet einen riesen Ärger haben. Ja, ja. Das ist mir klar. Und ich habe panische Angst davor. Panische Angst und ich weiß nicht, wie ich das alles anstellen soll. Das ist wirklich kompliziert und ich will jetzt auch nicht ganz vorschnell hier jetzt etwas sagen, um das Gespräch zu beenden. Ich möchte gerne, Magda, dass wir dich nochmal anrufen und das nochmal ein bisschen in Ruhe, gerade die Geschichte mit der Tochter, bereden und mal ein bisschen beratschlagen, was man da tun könnte. Dafür möchte ich dich bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Einverstanden? Okay. Wünsche ich dir für den... Es hat mir auch sehr viel Spaß, dir zuzuhören und der ganzen Sendung, als ich in Griechenland war und nachts nicht schlafen konnte. Ach, das ist schön. Meine Sorgen. Man sieht und hört uns in Griechenland auch. Das war auch toll. Liebe Magda, leg bitte auf und du wirst von meinem Psychologen, dem Henning, zurückgerufen. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, alles tschüss. Gute auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, E-Mail domian@wdr.de. Nächster Anrufer ist eine Anruferin, nämlich Laura, und Laura ist 18. Hallo Laura. Hallo. So, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch endlich mal durchgekommen zu sein. Was ist denn dein Thema, Laura? Mein Thema ist gar nicht mal so dramatisch wie das der vielen anderen Anrufer. Ja. Ich würde gerne über meine Kniearthrose mit dir sprechen. Oh, das klingt aber für eine 18-Jährige auch schon dramatisch. Ja, also schön ist was anderes. Aber es ist ja nicht lebensbedrohlich. Eine Kniearthrose. Genau. Wie lange hast du das schon? Vor 2 Jahren wurde es bei mir diagnostiziert, aber ich habe schon seit 6, 7 Jahren habe ich immer Kniebeschwerden gehabt, bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Und habe irgendwie versucht, Hilfe zu kriegen, aber es hieß immer, das verwächst sich. Und vor 2 Jahren habe ich dann endlich mal einen Termin zum MRT bekommen von einem Arzt. Und da wurde das dann festgestellt, dass ich halt schon so eine relativ ausgeprägte Kniearthrose habe. Also ich bin davon ausgegangen, dass das eher ältere Leute haben. Meins ist eine Früharthrose. Ah, das gibt es also, das ist gar nicht so unüblich. Nee, und normalerweise verwächst sich das auch. Also soweit ist dieses Knorpelstück, was sich langsam abtrennt vom Knochen, solange es nicht zu groß ist, dann wächst es bei Jugendlichen eigentlich auch wieder zusammen. Also Arthrose heißt ja, dass diese Knorpel, die du gerade angesprochen hast, dass die sich abnutzen oder auflösen. Kann man das so sagen? Und dadurch höllische Schmerzen entstehen, weil die Gelenke... Durch Reibung. Durch die Reibung. Was natürlich wirklich äußerst schmerzhaft ist, wenn man das von Leuten hört, die so etwas haben. Ja, so, jetzt leider. Was kann man denn jetzt in den jungen Jahren, 18 Jahre bist du alt, kann man da was gegen tun? Vor 2,5 Jahren wurde ich schon mal operiert. Und vorher hieß es, das Loch sei 10 mm groß. Also man kann sich das vorstellen wie so eine 2-Euro-Münze ungefähr. Und dabei haben sie halt versucht, so Löcher in mein Knie reinzubohren. Damit das halt wieder blutet und damit sich neue Zellen bilden, die dann halt auch neuen Knorpel bilden könnten. Der zwar nicht so gut wäre wie der ursprüngliche, aber zumindest ein bisschen was wiederherstellen würde. Hast du das ausschließlich an einem Knie oder an beiden? Das habe ich nur an einem Knie, aber ich habe eine chronische Gelenksentzündung in beiden. Hängt das miteinander zusammen? Nee, gar nicht. Ach. Ich bin einfach nur doppelt getroffen. Ach. Und dann beides mal und alles in den Knien? Genau, und im rechten Knie habe ich noch eine Knorpelerweichung. Das hat aber auch nichts damit zu tun. Aber mir gefallen Knie scheinbar. So, bleiben wir bei der Arthrose. Was passiert jetzt weiter? Ich hatte jetzt vor 4 Wochen wieder einen MRT-Termin und das war das erste Mal, dass sie nach 2,5 Jahren überhaupt mal gemessen haben, wie groß denn eigentlich das Loch ist. Man wurde mir gesagt, ja, super, 12 Millimeter. Und von 10 auf 12 ist ja nicht viel zusammengewachsen. Das ist ja dann eher größer geworden. Und jetzt stehe ich halt vor der Überlegung, ich habe morgen jetzt wieder einen Arzttermin, ob ich eine Transplantation machen lasse, eine Knochenknorpelzelltransplantation. Knochenknorpelzelltransplantation, das kann man. Genau, da würden sie dann ein Stück von dem gesunden Knorpel entnehmen und gleichzeitig wieder in dieses Loch einpflanzen dann hoffen, dass das... Ja, wo entnimmt man denn dieses Stück gesunden Knorpel? Auch aus dem Knie. Da wird so ein, man kann sich das vorstellen wie so ein Zylinder, der ausgestanzt wird und der wird dann einfach am anderen wieder eingefügt. Ach so. Ja, klingt ja zunächst mal so ein bisschen logisch. Ja, aber... Ist das denn kompliziert, das machen zu lassen? Hast du Angst davor? Ist das kompliziert? Ja, also ich bin allgemein kein Arztmensch. Ich mag sowas alles nicht. Krankenhäuser sind ganz furchtbar. Und die Erinnerung an diese letzte OP ist auch nicht schön. Und deshalb würde ich das halt nur ungern machen lassen. Und nach der letzten OP musste ich auch das Schuljahr wiederholen, weil ich 4 Monate lang halt nicht in der Schule war. Und diese Transplantation wird mich halt auch wieder rausschicken. Ja, wie ist denn das? Da waren ja schon so viele Eingriffe bei dir und grundsätzlich die Grunderkrankung plus Schmerzen. Wie kannst du dich denn bewegen? Tut es bei jedem Schritt weh? Kannst du überhaupt richtig? Unterschiedlich. Eine Arthrose ist ganz viel wetterbedingt unter anderem. Also bei warmem Wetter, wenn es richtig heiß ist, tut's weh. Wenn es kalt ist im Winter, es ist nicht ganz steif, nicht so wie ein hinkendes Bein, was hinter mir herzieht. Aber es ist halt schwerer, dann zu bewegen, weil sich auch die Muskeln zusammenziehen. Also ist halt diese Reibung ganz schwer. Ja, du kannst dich relativ normal bewegen, aber laufen, Sport. Ich kann gar keinen Sport machen. Ist klar, ja. Mit 18 will man ja auch gerne mal weggehen. Das geht leider auch nicht so. Tanzen ist auch nicht so drin. Genau. Ja. Und das ist halt schon schade in meinem Alter. Die Frage ist ja jetzt, diese Transplantation, welche Chancen die birgt, dass du vielleicht ganz gesund wieder wirst. Genau, und mir wurde vorher gesagt, zwischen 3 und 5 Jahren wäre die eigentliche Heilungszeit und jetzt nach 2,5 Jahren ist nichts passiert. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich mich auf eine neue OP einlassen soll, aber dass ich wieder ein Schuljahr wiederhole und es bringt wieder nichts. Aber damals hat man das ja nicht transplantiert, oder doch? Nee, da noch nicht. Da wurden nur die Löcher reingebohrt. Eben, also die Frage ist... Aber da ist ja auch schon seine Heilungschance da. Okay, ist ja noch ein anderes Kapitel dann. Was sagen die denn, was diese Transplantation bringt? Also bei manchen schlägt es an und bei anderen nicht. Das ist zwar eine Heilungschance von ungefähr 70-80%, aber doch, halt auch keine 100. Ja, aber immerhin, 70-80 ist viel. Ja. Aber was ist die Alternative? Es wird sich halt wieder zurückwerfen. Ja, einfach warten und hoffen, dass es irgendwann zusammenwächst. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es davon noch schlimmer wird. Und es ist ja schon schlimmer geworden, wie du gerade gesagt hast. Ne? Von, ja, von genau. 10 auf 12 gegangen. Das ist natürlich sehr schwer für einen Laien so von außen, das so zu... Ich kann das medizinisch überhaupt nicht beurteilen. Nein, Quatsch, das will ich ja auch gar nicht. Ich würde jetzt so ich glaube, wenn ich so in so einer Situation wäre, Also ich bin eher so ein Typ, der glaub, sowas riskieren würde. Ich glaube, ich würde eher denken, ach komm, jetzt noch einmal auf die Zähne beißen und durch. Aber ich habe halt auch Angst, dass bei der OP was schief gehen könnte. Weil ich meine, meine Knie brauche ich ja noch ein paar Tage. Und wenn die dann doch irgendwie was falsch machen, ist halt unschön. Ja, das ist natürlich die Frage, ob du einen Operateur hast oder in einem Krankenhaus bist, dem Operateur, dass du dem richtig vertraust und dass das für dich ein guter Typ ist. Das muss natürlich alles stimmen. Ja, und da habe ich halt ein mulmiges Gefühl bei. Ach, also egal, welcher Arzt das ist. Ach so. Hast du dich denn von vielleicht 1, 2 oder 3 Leuten mal beraten lassen? Ja, also ich laufe von Arzt zu Arzt und, ach so, und hier mal wieder was Neues und da mal wieder was Neues. Und es gab auch früher ganz viele verschiedene Diagnosen, die ich bekommen habe, bis dann halt eine erstmal gefunden worden ist, die passte. Wie schränkt das denn überhaupt so dein, du bist 18 Jahre alt, da macht man viele tolle und ungewöhnliche Sachen in der Regel. Wie schränkt das denn so dein Leben ein? Ich bin ziemlich abenteuerlustig. Ich wollte immer mal Fallschirm springen und sowas alles. Das geht natürlich alles nicht. Mhm. Ich habe Sport geliebt, ich reite seit 12 Jahren, das mache ich jetzt immer noch heimlich. Ich habe früher Kampfsport gemacht, das darf ich ja natürlich jetzt alles gar nicht mehr. Schulsport darf ich nicht mitmachen, ich kann nicht eine Nacht mal durchtanzen wie die anderen in meinem Alter. Ja. Das ist halt schon ziemlich schade. Schränkt das so, weiß ich, so Beziehungsgeschichten auch ein? Nicht richtig, nein. Nee, da spielt es dann keine große Rolle. Aber ich kann zum Beispiel auch gar nicht knien. Da lachen mich immer ganz viele aus. Oder wenn ich auf dem Boden sitze, sind meine Muskeln mittlerweile schon so schwach, dass ich alleine gar nicht mehr aufstehen kann. Da brauche ich immer jemanden dicht bei mir, der mir dann hochhält. Ja, ist natürlich in einer gewissen Situation vielleicht auch dann peinlich, wenn man dann nicht mehr hochkommt. Ja, natürlich. Mensch, Laura, ich weiß es nicht. Also ich hätte wirklich Angst, dass sich das immer noch mehr verschlimmert und dass der Eingriff danach dann noch größer wäre, als er jetzt vielleicht ist. Mhm. Wie gesagt, lieber mal was riskieren, als immer nur Schiss zu haben. Ja, das sage ich so aus meiner Intuition heraus. Wie gesagt, ich kann dich dann nicht medizinisch beileibe, um Gottes Willen nicht beraten. Das kann ich auch nicht, nein. Das weißt du. Es ist so ein Gefühl, ich würde es machen. Ich glaube, ich würde es machen. Auch wenn es mich nochmal zurückwirft und wenn es ein Risiko birgt, ja, aber ich habe ja auch schon so viele wahnsinnige Geschichten von Leuten gehört, die dann ein Risiko eingegangen sind und es dann gut gegangen ist. Ich fühle mich schon ganz schlecht mit meinen kleinen Knöchlein, dass ich damit behellige. Nein, Quatsch, wir reden ja über alle möglichen Themen. Es ist ja dein großes Thema für dich. Also. Laura, also fass es mal nicht als direkten Rat auf, sondern so als Meinungsäußerung zu meiner Person. Ich würde es, glaube ich, machen. Ich würde es machen. Okay. Ich glaube, ich würde es machen, ja. Überleg mal und komm zu einer sehr guten Entscheidung. Und ich hoffe, dass das dann die richtige Entscheidung für dich ist. Das hoffe ich auch. Aber es kann ja eigentlich nur besser werden. Das hoffen wir alle. Alles Gute, alles Liebe, Laura. Dankeschön. Kann ich noch ein Autogramm kriegen? Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles Gute. Okay, tschüss. Super. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050 Simone 39. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Simone, was ist dein Thema? Ja, und zwar, es geht um meine Leber. Also vorweg will ich der Laura eine gute Besserung wünschen. Also ich kenne das Ganze selber. Ja. Ja, wie gesagt, es geht um meine Leber. Also wie soll ich sagen, ich bin 20 Jahre Junkie gewesen. Ja. Bin seit ein paar Jahren sauber und jetzt geht's halt um meine Leber. Ne? Also, Junkie heißt, du hast Heroin gespritzt? Alles, ja, Polytox, ne? Und ja, die Leberwerte... Nee, halt, erklär mal, was du alles gemacht hast. Also Heroin, was noch? Heroin, Kokain, Polamidon, alles. Alles. Also Codein, Tabletten, die ganze Palette rauf und runter. 20 ne? Jahre lang? Ja, 20 Jahre lang, ja. So, und jetzt ist die Leber kaputt? Ja, jetzt ist sie kaputt, ja. Leider Gottes. Das habe ich jetzt erst erfahren. Im Februar waren die Leberwerte auf 1200 bei einer gesunden Frau, also ist die Gamma-GT zwischen 28 und 35 und bei mir ist sie auf 1200. Bei dir ist sie 1200 und was wäre gesund? Zwischen 28 und 35. Ah, oh. Ja, also praktisch über das 30-fache. Ne? Hast du denn bis noch vor kurzem Drogen konsumiert? Nein, also ich bin jetzt seit längerem sauber, über ein paar Jahre, ne? Aber ich muss sagen, ich bin substituiert. Also Ersatzdroge auf Polamedon. Die nimmst du heute auch noch? Bitte? Die nimmst du heute auch noch? Ja, natürlich, ja. Täglich. Muss man die, wie lange muss man die nehmen? Ich nehme sie praktisch dadurch, um mir praktisch das Leben zu erleichtern, sage ich mal, weil ich bin zu alt, um nochmal Entzüge zu machen und das geht einfach ja. nicht. Ne? Aber die Frage war, wie lange muss man das nehmen? Würde das bedeuten, dass du dein ganzes Leben diese Ersatzdroge nehmen musst? Oder? Ja, sicherlich. Also ich habe es mit meiner Ärztin so abgesprochen, dass ich das praktisch mit ins Grab nehme. Ne? Also wie gesagt, ich gehe in keine Klinik mehr, ich mache da keinen Entzug mehr auf Polamedon und... Ja. So, jetzt sind die Leberwerte so dramatisch schlecht. Was bedeutet das konkret? Also so, wie es mir meine Ärztin gesagt hat, im Februar ist mir das letzte Mal Blut abgenommen worden. Und da waren die Leberwerte auf 1200. Ne? Okay, so weit waren wir schon mal. Ja, genau. Und dann hat sie eben gesagt, weil ich gelegentlich Alkohol trinke. Ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja, zusätzlich eben, ja. Und dann hat sie gesagt, wenn ich mich nicht runter reduziere oder so, gibt es mir vielleicht eventuell bloß mal ein Jahr oder zwei. Ne? Hast du denn seitdem auch nochmal Alkohol getrunken? Ja. Das ist halt, also ich habe eine zweijährige Tochter und da bin ich ein bisschen überfordert damit, weil ist ja klar, wenn man 20 Jahre drogenabhängig war, ja. von heute auf morgen auf null ist. Ne? Ich unterbreche mich, ich habe es gerade, das ging so ein bisschen unter. Du hast getrunken wieder seitdem. Nee, nach der Entbindung habe ich erst wieder das Trinken angefangen. Na gut, aber das ist ja dann, seitdem du die Diagnose hast, hast du dann getrunken. Ja, genau. Das Kind ist zwei Jahre erst alt. 2 Jahre, ja. Ist das Kind gesund? Das Kind ist, geht's einwandfrei, ja. Die ist sauber, der hat nichts gefehlt, gar nichts, ne? So, jetzt hast du eine große Verantwortung und einen Druck, wie du gerade auch gesagt hast. Da ist ein Kind. Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Der Vater, der interessiert sich nicht für die Kleine. Das heißt, du bist alleinerziehend. Genau, alleinerziehend, ja. Alleinerziehend, dann dieses große gesundheitliche Problem und letztendlich die seelischen Sorgen auch. Was wird aus mir und meinem Kind? Seelische, psychische, alles, ja. Ich war heute beim Arzt, weißt du, Domian, und der hat endlich mal geschafft, mir Blut abzunehmen, weil die meisten Ärzte schaffen es eben nicht, weil die Venen so schlecht sind, ne? Und heute war in München extra bei so einem Spezialisten und der hat es wirklich geschafft, mir Blut abzunehmen und morgen kriege ich das Ergebnis, ne? Und du hast Angst davor? Ja, natürlich. Natürlich. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, mit Medikamenten oder therapeutisch was gegen die kaputte Leber zu unternehmen? Denke mal nicht. Bitte? So wie die Ärzte sagen. Ich denke mir nicht. So wie die Ärzte sagen, wenn eine Leberzirrhose fortgeschritten ist, dann gibt es Medikamente, man kann es hinauszögern, aber man kann nichts mehr dran ändern. Ne? Kümmert sich der Vater deines Kindes gar nicht um das Kind? Nein. Ist es auch ein Junkie oder ein Ex-Junkie? Ja, sie ist immer nur ein Junkie. In deinem Leben sind nur Junkies gewesen. Sicher. Gott sei Dank ist das Kind gesund. Ja. Ich bin nur alleine. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Ich sage ja auch du zu dir. Ich bin nur alleine, weißt du? Ja, ich habe den ganzen Freundeskreis hab ich abgeschlossen mit den ganzen Leuten. Ich will mit keinem mehr was zu tun haben, weil das ist tagtäglich in meinem ganzen Leben ist das eine Gefährdung für mich, ne? Wieder rückfällig zu werden. Wie viel trinkst du denn? Und wie oft? Das sind 5-6 Bier am Tag, aber täglich. 5-6 Bier am Tag täglich? Ja. Und das seit 2 Jahren, kontinuierlich. Und das geht nicht runterzufahren oder abzusetzen ganz? Nee, das ist einfach, wie soll ich sagen, ein versteckter Suchtdruck her, also ein Schrei nach Drogen, ne? Weiß deine Ärztin das so ganz genau? Natürlich weiß sie das. Was sagt sie denn dazu? Sie weiß ja auch, dass du ein Kind hast. Was sagt sie? Ja, die sagt halt, Simone, trink ein bisschen weniger und dann passt es schon. Leicht gesagt, ne? Ja, es geht nicht. Es geht nicht, wenn man mit einem Kind alleine ist, ne? Das funktioniert nicht. Dir ist ja klar, dass das Allerbeste für dich und dein Kind wäre, wenn du gar nichts trinken würdest. Aber ja, du schaffst es nicht. Nee. Und ich kenne nur die Sucht, ne? Wenn man 20 Jahre Junkie war, ne? Und von heute auf morgen heißt es, Junkie heiße von sich selber, man hat keine Verantwortung. Man spielt tagtäglich mit seinem Leben, ne? Und dann hat man hier so einen kleinen Wonneproppen und so weiter, man muss Verantwortung übernehmen, ne? Apropos, und kleiner Wonneproppen, war das ein Wunschkind? Nee, das ist passiert. Weil ich gerade ausgedacht habe, du warst da ja schon sehr, sehr angeschlagen, als das Kind geboren wurde, entscheidet man sich in einer solchen Lebenssituation für ein Kind eigentlich nicht. Nun gut, aber das Kind ist da. Kind hat es, das hat mir geholfen, dass ich heute wahrscheinlich nur einigermaßen gut leben kann, ne? Mhm. Also, dass ich einen anderen Lebenswandel eingeschlagen habe, weil sonst würde ich heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier sitzen und mit dir telefonieren, ne? Ja, okay, aber wenn du nicht aufhörst zu trinken, wird das Kind nicht mehr lange die Mama haben. Ja, sicherlich, aber es geht nicht von heute auf morgen, ne? Naja, aber du bist hier schon 2 Jahre am Probieren. Ja, sicherlich, aber ich gehe von Arzt zu Arzt und sage, bitte helf mir, und die sagen, ja, okay, du musst halt dann in der Klinik das, das, jenes, aber wo gebe ich mein Kind hin? Ja, es gibt aber auch Kliniken, wo Frauen genau in deiner Situation auch ein Kind mitnehmen können. Ja, ich habe eine Kinderkrankenschwester, weißt du, Domian, also die kommt ja 2-mal die Woche vorbei von Jugendamt, ne? Und die sagt, die rät mir ab. Warum? Ja, als Jugendamt ist er bei mir auch mit eingeschaltet, schon wegen Drogen und Alkohol und so, ne? Warum rät die Kinderkrankenschwester dir ab, in die Klinik zu gehen? Nicht in die Klinik zu gehen. Sie sagt, du kannst in die Klinik gehen, aber nicht mit Kind. Mhm. Ne? Weil du wirst so voll gepumpt mit Tabletten, verstehst du, dass du dein Kind nicht mehr versorgen kannst. Mhm. Um das geht es. Okay. Und mein Kind ist gewöhnt, am Tage 4 bis 5, 6 Stunden rauszugehen, und dort ist man 24 Stunden unter Einschluss. Ja, so. Ja. Da muss es aber eine Lösung für geben. Du wirst ja, ich weiß ja nicht, wie lange man zugepumpt ist in der Klinik. Wahrscheinlich auch nicht so viele Tage. Das Schlimmste ist in der Woche vorbei, ne? Ja, genau. Aber ich meine, in der Woche kann ich aber das ja an ein Kleinkind von 2 Jahren nicht zumuten. Ja, aber da müssen wir gleich mal gucken, was da so angeboten wird. Es muss dafür ein Modell geben, dass man das machen kann. Und dieses Modell musst du gehen. Diesen Weg musst du gehen. Ich appelliere da wirklich an deine. Ich habe schon nachgefragt bei der AOK, Mutter-Kind-Kur, dies, das, jenes, alles recht und schön, würde alles befürwortet werden, aber nicht für Substituierte. Jetzt bist du dran, ne? Wenn man substituiert bin, dann bist ja. Okay, das ist jetzt wirklich eine Spezialfrage, die ich natürlich überhaupt nicht beantworten kann. Ich sage nur, nach dem, was du mir gesagt hast, musst du in eine Klinik, dass du zumindest von dem Alkohol runterkommst. Alles sollte andere, auf jeden Fall, ja. Nicht muss, aber sollte, ja. Genau, alles andere ist schon schlimm und kompliziert genug, dass zumindest diese Gefährdung durch den Alkohol noch runtergeht. Wir werden jetzt, Simone, das weiß ich nicht, wirklich nicht auswendig, da müssen jetzt meine Leute mal recherchieren, ob es nicht doch irgendwo eine Klinik gibt, die für Leute, für dich, die in deiner Lage sind, einen Mutter-Kind-Platz anbieten. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn es da keine Klinik gäbe. Es gibt schon Mutter-Kind, aber nicht für Subsidiarität. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber das werden wir erstmal versuchen rauszukriegen, ob es doch für Substituierte doch möglich ist. Ich bitte dich aufzulegen, und wir werden uns gleich bei dir melden. Okay, super, danke. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können, Simone. Ja, es wäre super. Von Herzen alles Gute. Danke. Von Herzen alles Gute. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, wenn zwischendurch mal ein Hinweis in eigener Sache. Morgen sind wir im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, ungefähr 15 Minuten später. Es gibt eine Live-Sendung vorher, das kann man nicht so genau timen, etwa 1.15 Uhr, aber im Radio bei 1 Live werden wir pünktlich anfangen. Also morgen beginnen ungefähr 12:45 im WDR-Fernsehen, pünktlich im Radio bei 1 Live. So, jetzt haben wir 1:34 Uhr, und herzlich willkommen, sage ich, zu Andrea. Andrea ist 42. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich liebe 2 Männer. Dazu muss ich sagen, ich bin seit 4,5 Jahren von meinem Ex-Freund getrennt, der aber tagtäglich irgendwie hier bei uns lebt. Wer ist uns? bei mir und bei meinem neuen Freund seit 4,5 Jahren halt. Ich habe mich getrennt damals, habe den neuen Mann kennengelernt, ja. Weil mein Ex-Freund mich nur betrogen hat. Und jetzt lebt der Ex-Freund bei euch, bei dir und deinem neuen Partner? Bei mir im Kopf auf jeden Fall, ja. Ah, ja, und zwischendurch auch bei uns hier, weil er das weiß, ja. Er kommt zu Besuch in eure Wohnung? Nein. So ist es nicht, nein, um Gottes Willen. Er weiß schon, dass ich daran zu knacken habe und dass er immer noch in meinem Kopf ist. Das ist mein Problem. Ich kann nicht loslassen. Siehst du ihn denn real auch ab und zu? Ja. Ja. Zwischendurch, ja. Ja. Und läuft da noch was zwischen euch beiden? Nein, vor 2 Jahren war es mal so, da habe ich ja die Beziehung beendet. Wie oft hast du den Kontakt mit ihm? Seit 2 Jahren gar nicht mehr. Ach so, gar nicht mehr. Und trotzdem, wir leben zusammen in einer Stadt, sag ich mal. Wir sehen uns schon mal zwischendurch ab und zu mal. Durch Zufall? Ja, durch Zufall. Und spricht man dann miteinander? Nein. Man geht einfach so aneinander vorbei? Ja. Seit 2 Jahren, Funkstille? Ja. Er hat versucht am Anfang so den Kontakt zu mir zu suchen noch und ist auch zu meiner Nachbarin gegangen dann, hat den Kontakt gesucht. Und trotzdem sagst du, ich liebe 2 Männer, ich liebe diesen Mann immer noch. Ja, ich habe einfach das Problem, ich kriege den Mann nicht raus aus meinem Kopf. Wie lange warst du denn mit diesem Mann zusammen gewesen? 8 Jahre. 8 Jahre. Mhm. Und warum wurde sich getrennt? Wer hat sich von wem getrennt und warum? Ich habe mich von ihm getrennt, weil er mich die ganzen 8 Jahre eigentlich nur betrogen hat. Oder immer irgendwas mit anderen Frauen war. Ich konnte ihm nicht immer beweisen, dass er mich betrogen hat, aber er hat immer Kontakt zu anderen Frauen gehabt. Das ist ja eine üble Sache. Das, ja. Das hast du ihm alles vergeben? Ja, ich habe mich aufgeopfert für ihn, sagen wir mal so. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe immer wieder verziehen. Warum? Ja, das war die Liebe meines Lebens. Ja gut, aber irgendwann ist es dann ja nur noch dumm. Ich weiß. Dummheit, ne? Ich weiß, ja. Man kann ja nicht alles mit der Liebe des Lebens entschuldigen. Nein, ich weiß. Aber das war halt so. Hattest du guten Sex mit dem? Ja, auch, ja. Aber ich fand ihn auch so klasse. Also wir haben so, das hat super gut harmoniert. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Mhm. Also es gibt keine sexuelle Obsession, nein. Besondere Leidenschaft, nein, das nein. nicht. Das ist nein. Im normalen Bereich. Ja, gewesen. Im normalen Bereich. Und seit 4,5 Jahren hast du einen neuen Freund auch? Ja, ich habe mich getrennt, weil ich einen anderen Mann kennengelernt habe. Mhm. Und da war für mich wie so ein Strohhalm, um da rauszukommen. Ich wollte mich vorher schon immer mal trennen. Ja. Und mit dem lebst du zusammen und wie würdest du dein Gefühl für diesen neuen Mann bezeichnen? Ich liebe diesen Mann auf jeden Fall und ich finde den herzensgut und der macht alles für uns und der hat auch nicht verdient, dass ich so sage oder so denke, aber... Du hast wieder uns gesagt, gibt es da noch ein Kind, oder? Ja, mein Sohn. Ah, aber das ist nicht der Sohn von dem Ex? Nein. Nee, von noch jemand anderem? Ja, ich war vorher 12 Jahre verheiratet. Also, ja. Also ein guter Ersatzvater ist der jetzige Partner? Ja, auf jeden Fall. Mhm. War der andere Mann auch gut zu deinem Sohn? Jein. Also manchmal war er nicht gut zu deinem Sohn? Ja, er war aber auch nicht gut zu seinem eigenen Kind manchmal, so das, meiner Meinung nach. Das macht's ja nicht besser. Seine Mutter, ich weiß, ist noch schlimmer. Also der Typ hat dich 8 Jahre betrogen? Ja, der hat mich betrogen, ja. Mein Sohn lag unten zum Beispiel, wir hatten ein Eigenheim. Mein Sohn war im Zimmer, er war oben am Dachgeschoss, ich war arbeiten spätabends und er hat da mit anderen Frauen telefoniert. Mhm. Also, mein Sohn hat dann mitbekommen zum Beispiel, es sind ganz viele Sachen, der hat mich total verletzt. Also ich sag, so hat mich noch nie in meinem Leben ein Menschen verletzt, ehrlich nicht. Und ich weiß nicht warum. Das sagst du so. Also ja. So hat mich noch nie ein Mensch genau. verletzt. Genau, und ich denke immer noch an den Mann, ja. Ja, das ist ja schon ein bisschen irre, ne? Das ist krank. Mhm. Was tust du denn? Also die Vernunft sagt dir, dass du komplett auf dem Holzweg bist. Ja, ich weiß, von meinem Kopf her weiß ich vollkommen, dass es nicht okay was, ist. Aber mein Herz zerreißt mich immer mehr. Was tust du denn gegen dieses Gefühl? Ich lenke mich irgendwie ab mit der Arbeit oder mit anderen Sachen. So, dass ich nicht mehr dran denken muss und dann ist er auch wieder 2-3 Tage weg und dann ist er wieder da. Und wenn ich dann nachts träume, dann träume ich halt nachts davon. Und wenn du dann denkst du an die schönen Seiten oder denkst du an die schlechten Seiten der Beziehung? Nein, ich denke an die schönen Seiten und das sage ich mir dann immer, ich muss an die schlechten Seiten denken. Ich weiß das. Genau so ja, ich weiß das. Du darfst überhaupt nie mehr an die schönen Seiten denken. Ich weiß. Der Mann hat mir so viel Schlechtes angetan und ich habe immer alles rausgekriegt auch. Und meine Freundin hat gesagt, mein Gott, du hast einen siebten Sinn dafür, weil kein Mensch hätte das irgendwie gedacht. Und ich habe sofort, aber das war wie Magie bei dem Mann. Dann musst du dir, du bist eine Frau von 42 Jahren. Ja, ich weiß. Du bist jetzt nicht kein Nein, ich bin kein Teenager mehr. Ja, genau, wo man das eher passieren kann. Dann musst du dir das so rigoros verbieten. Dann musst du in der ersten Sequenz, Gedankensequenz, wenn du irgendwas Positives über den denkst, dich schon sofort wieder zurückpfeifen. Mach ich auch. Oder schreib dir, vielleicht hilft das mir, schreib dir mal die schlimmsten Sachen auf, die er dir angetan hat. Mhm. Und immer wenn du anfängst, was Gutes über den zu denken, hol dir einen Zettel raus und lese es dir durch. Das Schlimmste, was der Mann mir angetan hat, war damals, ich habe 3 Kinder. Ach so. Ja, die sind schon älter, die anderen beiden. Mhm. Der mittlere ging damals zu seinem Vater. Das hat mich total getroffen, da war ich total fertig gewesen. Das war kurz vor Weihnachten. Und mein Freund sagte mir damals, lass uns zum Sauerland fahren. Ich habe gesagt, ich möchte ja weg, ich möchte ja Weihnachten nicht sein. Lass uns zum Sauerland fahren. Und der hat dann hier wirklich jemand dahin bestellt. Hm. Und die ist da mit der Familie dahin gekommen, mit ihrem Mann und mit ihrem Kind. Mhm. Und wir haben dann angebändelt, so, wir haben uns zufällig getroffen irgendwo. Und ich habe das sofort gespürt, ich habe das sofort gemerkt. Ich habe eine beste Freundin, die habe ich sofort angerufen. Mhm. Ich habe gesagt, da stimmt was nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und das war tatsächlich so. Hm. Das war eine Geliebte von ihm. Hm. Der hat mir ganz, ganz viel angetan. Also deswegen, normalerweise, ich dürfte diesen Mann gar nicht mehr erwähnen. Ich meine, bei aller Kritik jetzt an deiner Person, dass du dich immer wieder treiben lässt in die Richtung, finde ich es ja schon mal gut. Das ist ja schon mal ein großer Erfolg, dass ihr 2 Jahre keinen Kontakt hattet. Ja. Das ist wirklich ein großer Erfolg, Andrea, finde ich. Ja. Das hast du gut gemacht. Ja. Das ist der erste auch ganz gravierende Schritt. Ja. Die nächsten Schritte, also es muss auf jeden Fall so sein, dass du auf nie mehr dich mit dem auf was Reales einlässt, wenn du den doch mal triffst. Du darfst gar nicht mit dem reden. Du darfst auch nie eine Ausnahme machen. Vielleicht in 30 Jahren, wenn du die ganze Sache abgeschlossen hast. Mhm. Aber das andere ist, dass du mental härter sein musst dir gegenüber. Ich glaube, du bist noch zu weich. Ich glaube, dass du dich zu sehr noch gehen lässt in den Sachen. Aber wie lange dauert sowas? Weiß ich nicht. Das kann Jahre dauern. Ich habe jetzt einen guten Mann hier und... Weiß der gute Mann eigentlich davon, was in dir los ist? Ja, ich glaube schon, ja. Weil zwischendurch kommt er immer mal wieder raus und ja, ich trinke mir zwischendurch mal was und dann kommt das raus, dann bricht das raus, ja. Ich hoffe nicht, dass du oft trinkst. Nein, oft nicht. Ab und zu mal. Weil das darf nicht das Resultat sein. Wenn es so weit ist, dann musst du dir Hilfe holen. Nein, das ist eine periodenweise. Alle 3-4 Monate oder 5 Monate, ich weiß nicht, irgendwie, dann kommt das mal so durch. Aber dann sage ich natürlich auch unschöne Sachen, die nicht schön sind für ihn. Mhm. Das heißt, du verletzt und beleidigst auch noch diesen Mann, den du so schätzt und ehrst. Ja, richtig. Und das, ich finde das total unfair und gemein von mir. Ich weiß das genau, ich weiß das. Ich kann nur an deine Disziplin appellieren. Nur so funktioniert das. Ja. Nur so funktioniert das. Eiserne Disziplin. Du musst mit einer Peitsche im Kopf in dir drin stehen und jedes Mal, wenn die Gedanken kommen, weg damit. Das ist ja auch so. Wenn ich daran denke, dann, was hat er mir angetan? Du musst dir im Prinzip... Weg mit dem Mann. Du musst dir immer im Prinzip sofort, wenn ein guter Gedanke kommt, musst du dir sofort auferlegen, dass ein schlechter nachkommen muss. Ja. Und ich glaube, dass man dann über einen gewissen Zeitraum, manchmal dauert das sehr lange, wirklich in der Tat, das stimmt, immer mehr von Menschen loskommt, aber man schafft das. Man muss so lange? Ja. Ich meine, ich war vorher 12 Jahre verheiratet. Ja, manchmal dauern so Sachen sehr lange. Also, das ist für mich ist das einfach unbegreifbar. Begreifen kann ich sowas auch nicht, warum das ist. Aber, ehrlich nicht. Nein, ich sehe ja deine Sendung auch oft und denke, mein Gott, aber manche Sachen denke ich, mein Gott, ich verstehe das so sehr. Andrea, ich habe es in Ansätzen auch schon mal erlebt, genauso was Ähnliches, wie du gerade aus deinem Leben beschreibst. Ja. Das hat auch sehr lange gedauert und ich habe mich selbst nicht begriffen, warum ich so funktioniere. Ja. Und deswegen sage ich das so wirklich mit großer Überzeugung, mit der Disziplin. Das hat mich gerettet. Es hat mich gerettet, dass ich so eisern. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie durch Zauberhand, war es dann gut. Da war diese Person mir egal. Ja. Mach es so. Ich habe ihn heute Morgen gesehen, heute Mittag, heute Abend. Heute Abend habe ich ihn gesehen. Arsch, denk einfach und das Arsch. Hat mich wieder total umgeworfen und ich merke dann auch genau, wie mal mein Freund alles so pulsiert und der weiß genau, was los ist. Und umso besser, dass wir hier geredet haben. Ich finde das so schrecklich dann in diesem Moment. Mhm. Ja. Also, ich habe dir so meine Linie gesagt. Ja. Lieber Andrea, ich hoffe, dass du es schaffst. Ich schaff's es, ich bin sicher. Wenn du am Ball bleibst, schaffst du es. Ich danke dir. Alles Gute. Auf jeden Fall, danke schön. Toi, toi, toi. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Andrea. Jetzt haben wir, glaube ich, den ersten Mann heute. Das ist ja ein Ding. Marcel, 23, guten Morgen. Marcel. Ja. Ja, Hallo. Hallo Domian. Ja. Ich sag gleich, mein Empfang ist gerade zur Zeit ein bisschen schlecht. Ich habe schon gemerkt, du warst so zögerlich im Antworten. Ja, kommst ab und zu ein bisschen abgehakt drüber. Ja, wir versuchen es mal. Um was geht's denn bei dir? Ja, folgendes. Ich war 2,5 Jahre im Jugendknast. Ja. Wegen mehreren Delikten, Brandstiftung, Körperverletzung, Drogen. Ja. Bin jetzt seit März letzten Jahres 2011 wieder draußen. Mhm. Ja, und hab halt ein paar Probleme mit der Eingliederung zur Zeit. Obwohl, die mir ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, auch wenn es jetzt schon etwas länger her ist. Ich wollte gerade sagen, ist ja schon über ein Jahr her, anderthalb Jahre bald. Wie bitte? Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass du wieder raus bist. Ja, genau. Es ist halt nur so, dass man jetzt ab und zu mal nachdenkt über die ganzen Sachen, die wirklich auch da drinne waren, weil es wirklich ein paar gravierende Sachen auch wirklich waren, die ja drinne stattgefunden haben. Im Knast meinst du? Ganz genau. Was ist denn da passiert? Ja, also ich habe da Messerstechereien erlebt, Unterdrückungsgeschichten, die schon keine Unterdrückung mehr waren, die wirklich schon auch teilweise an Nötigungen rangingen. Hat man dich unterdrückt? Und dass die Beamten halt teilweise nichts machen konnten, weil keiner der Gefangenen den Mut hat, irgendwas zu sagen, selbst ich nicht. Hat man dich unterdrückt? Nein, mich hat man so weit in Ruhe gelassen, weil ich mich halt von den ganzen Gefangenen halt, die solche Sachen gemacht haben, komplett ferngehalten haben, weil ich eigentlich auf vorzeitige Entlassung gehofft habe, was nicht geklappt hat, leider. Was heißt denn genau Unterdrückung? Was haben die denn gemacht mit den anderen Gefangenen? Ja, wenn jetzt mal einer neu kam, dass wir mal nach Tabak gefragt haben, dass die einen Tabak bekommen haben und dass die aber das Doppelte wiedergeben mussten und dann, wenn sie es vergessen haben, entweder den ganzen Einkauf abgeben mussten, wenn Einkauf war. Mhm. Also hier haben Gefangene andere Gefangene unterdrückt, nicht... Ja. Nicht die Angestellten, die Justizangestellten? Nein, das nicht. Hm. Gab es auch Misshandlungen unter den Gefangenen untereinander? Oder Gewalt, krasse Gewalt? Ich weiß von einer Sache, wo ich mir aber nicht ziemlich sicher bin, ob das wirklich nur wahr war. Ich weiß, dass der Gefangene abgesondert war eine Zeit lang und auch verlegt worden ist, weil er einen ausländischen Gefangenen haben soll, mit ihm ein paar Sexspielchen gemacht sollte, aber ob das stimmt und so, das weiß ich jetzt nicht genau, weil da war ich jetzt halt nicht so mit dabei. Aber wir halten nochmal fest, du bist von all dem persönlich nicht betroffen gewesen. Nein, ich habe mich da auch, wenn irgendwas war, zur Wehr gesetzt. Ich bin dann zu einem Beamten auch teilweise hingegangen, hab denen das erzählt, weil ich einen guten Draht teilweise zu denen hatte, weil ich halt mich normal benommen habe und mich an die Regeln gehalten habe, die dort waren. Also wir wissen ja alle, das sickert ja immer wieder durch, dass es da heftige, ja, eine Parallelwelt im Knast gibt, Rangordnungen und Gewalt und so Sachen, wie du gerade auch schon beschrieben hast. Wenn, ganz genau. Wenn das dann ein Gefangener einem Beamten sagt, hier so und so, da wird vielleicht gerade jemand vergewaltigt oder weiß ich was, wie reagieren die Beamten darauf? Also die reagieren unterschiedlich drauf, weil es muss erstmal bewiesen werden. Es sind immer, also es war so, wo ich war, waren immer 10 Gefangene auf einer WG. Also wir waren sozusagen eine Wohngemeinschaft auf Zeit. Also 10 Gefangene in einer großen Zelle? Nein. Wir hatten jeder unsere Einzelzelle. Wir wurden abends ab 9 Uhr eingeschlossen. Morgens ab 6 Uhr waren wir wieder offen, mussten arbeiten gehen. Mhm. Und wenn dann ein Beamter, also ein Gefangener zum Beamten hingegangen ist und Bescheid gesagt hat, da wurde das natürlich bei einer WG-Sitzung angesprochen und dann musste das natürlich erstmal bewiesen werden. Und wenn es dann alle Gefangenen abstreiten, hier ist nichts, dann steht man als anderer, steht man vor den anderen Gefangenen natürlich als Verräter da. Ja, und hat nichts zu lachen hinterher. Ganz genau. Mhm. Gibt es auch Situationen, wo die Beamten irgendwie mit anderen Gefangenen kungeln und gar nicht neutral sind? Nochmal bitte, ich habe das jetzt gerade kurz nicht verstanden. Gibt es auch, dass der ein oder andere Beamte mit einem, sagen wir mal, gewalttätigen Gefangenen im Bunde ist? Also es gibt natürlich, das gab solche Situationen auch. Nur wenn jetzt irgendwie wirklich was war an Schlägereien und man körperlich was gesehen hat an den Gefangenen, dann wurde meistens erst was unternommen. Und wenn man so äußerlich was nichts gesehen hat, war es halt schwer, auch irgendwas zu sagen, weil kaum ein Gefangener ist zu Indizien hingegangen, weil er Angst hatte, abgestempelt zu werden von den anderen Mitgefangenen. Ja. Das heißt, so sichtbar gab es selten Übergriffe und Gewalt. Genau, wenn, dann wurde das in einem Haftraum gemacht oder an Sachen, wo kein Bediensteter da war. Verstehe. Weil die Bediensteten, die sind auch mal abgehauen für eine Stunde, haben uns Gefangenen alleine sozusagen unbeaufsichtigt gelassen. Haben die es extra gemacht, damit ihr eure Rangordnungen da bestimmen könnt? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es extra gemacht hatten, weil es waren, also sagen wir, wo wir waren, es waren drei Beamte immer für sechs WGs zuständig und auf jeder Etage waren halt immer zwei WGs, also zwei Wohngemeinschaften, und dann war der irgendwann mal auf der anderen, hab was mit der anderen Wohngruppe besprochen und die andere Seite war dann halt unbeaufsichtigt und da konnten die waren, oder sind in die Zelle gegangen, da konnten sie abschließen von innen. Ja. Dass wirklich dann nur die Beamten reinkommen mit dem Schlüssel und wenn du dann da mal den Alarmknopf drückst, den du in der Zelle hast, bis die Beamten das merken, wenn die nicht in ihrem Aquarium, also in ihrer Aussichtskabine sitzen, dann ist es meistens eigentlich schon zu spät. Verstehe. So, das Ganze liegt ja jetzt eine ganze Weile zurück. Du bist im März 2011 aus dem Knast rausgekommen. Genau. Und dir gehen, obwohl du selbst gar nicht so persönlich so betroffen warst, diese Dinge heute noch so sehr nach? Ja, genau, weil es ist halt manchmal so, ist natürlich der Alltag erinnert an manche Situationen ganz stark. Weil wenn man jetzt denkt, mal Stress mit der Freundin hat, denkt man viel auch mal nach, wie man damals reagiert hat. Gut, da wenn irgendwas war auf der WG, konntest du dich einfach sozusagen in deine vier Wände einschließen, hast deine Ruhe gehabt. Und hier kann man den Stress natürlich nicht einfach so entgehen, weil sonst hat man noch, gibt es da noch mehr Probleme in der Beziehung. Wie ist denn das? Bist du denn... Da denkt man viel mal über was nach und dann, wenn man weiß, wie soll ich das sagen, man könnte in den Situationen anders reagieren, wie man es früher gemacht hat, aber man kann es auf eine Art und Weise nicht, weil man es selber nicht will. Weil man immer wieder auch nachdenkt, es könnte ja sein, wenn du jetzt rausgehst, um dich abzulenken, dass dir irgendjemand über die Straße kommt, dich blöd anmacht und dass du den dann aus Frust einfach eine rüberziehst, wo du es gar nicht willst. Und ist dein Leben sehr frustrierend im Moment? Bitte noch einmal, der Anfang war gerade wieder schlecht. Ich sage, ist dein Leben zurzeit sehr frustrierend? Also zurzeit, sagen wir, ist es geordnet und dann war jetzt auch eine Zeit lang, war es nicht so geordnet, da hatte ich viel Stress mit der Freundin, wir waren kurzzeitig auch getrennt. Ja. Hast du eine Arbeit? Arbeit habe ich, ja. Ja, das ist schon mal gut. Du hast eine Arbeit, hast eine Freundin, also hast eine Wohnung. Ja, eine eigene Wohnung habe ich auch. Ja. Aber irgendwie ist das ja schon ein Anzeichen, wenn solche Sachen einem so immer wieder nachgehen und sich das mit dem Alltag so vermengt. Ist das ein großes Problem für dich? Also es ist teilweise ein großes Problem, weil ich würde halt, wenn ich wüsste, ich könnte anders da reagieren, dass ich es machen würde, aber dann klappt es manchmal nicht. Verstehe. Weil es halt auch mir nicht anders davor gelebt worden ist, früher von meinen Eltern aus her, beziehungsweise von meinem Stiefvater aus. Ja, ich weiß schon, ich mag schon. Das ist natürlich eine große Geschichte, die dahinter hängt. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen, Marcel. Wir wollen uns mal ein paar Gedanken machen, was wir dir vielleicht so an guten Tipps geben könnten, die dir jetzt weiterhelfen, konkret dann vielleicht auch an psychologischen Hilfsmaßnahmen, Therapien. Wir wollen mal gucken, ja? Ja. Das heißt, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Wäre das möglich, wenn es so in 5 Minuten ist, dann werde ich einmal die Homebox von mir neu starten, dann wird der Empfang meistens wieder neu besser. Okay, so in 5 bis 10 Minuten melden wir uns. Alles klar, okay, danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir, frage ich meine Regie, den Bruno. Und Bruno ist 54. Guten Morgen, Bruno. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Bruno. Um was geht's? Domian, ich habe ein großes Problem. Ich komme mit allen Problemen normalerweise ganz gut klar. Bin ein positiv denkender Mensch, aber im Moment liegt ein Freund von mir im Sterben. Und er möchte nicht mehr besucht werden. Bitte? Und er? Er möchte nicht mehr besucht werden. Er liegt im Sterben, ist im Krankenhaus und ist voller Krebs. Und es ist ein Freund von mir, den ich von Kindergartenzeitalter her kenne. Ich habe ihn gesehen, dass es ihm wirklich dreckig geht. Der Krebs hat ihn förmlich zerfressen. Er hat in den letzten Wochen mindestens 20, 30 Kilo abgenommen. Und ich habe heute die Nachricht erhalten, dass er nicht mehr besucht werden möchte. Von wem hast du die Nachricht erhalten? Von einer Bekannten, die Lebensabschnittsgefährtin, die Schwester davon. Mhm. Die hat mir eine SMS geschickt und sowas ist so brutal, einfach nur. Mhm. Wie eng war denn die Beziehung, oder ist die Beziehung zwischen dir und diesem Mann? Also ich kenne Robert seit 50 Jahren. Ja gut, kennen ist ja, das heißt ja noch nicht so viel. Wir waren zusammen in der Schule, wir waren zusammen im Kindergarten, wir sind zusammen eigentlich groß geworden und wir hatten bis zum heutigen Tage immer Kontakt. Wie oft hatte ihr Kontakt? Der war in den letzten Jahren jetzt weniger, dadurch bedingt, dass er in Scheidung gelebt hat. Er hat sich so ein bisschen abgesondert. Mhm. Aber für mich halt immer mein Kumpel Robert. Mhm. Okay, aber nicht so ein ganz enger Freund war es nicht. Ja, für mich eigentlich schon. Doch, mhm. Für mich schon. Und auch. Na gut, aber dann hätte man sich ja öfters gesehen in der letzten Zeit. Aber. Ja. Das heißt, er ist ja nicht von heute auf morgen so schwer krebskrank geworden. Da gab es ja viele Wochen und Monate in der letzten Zeit. Hast du ihn denn da mal besucht? Wir haben uns immer regelmäßig besucht eigentlich. Sein Sohn ist konfirmiert worden. Das war im Mai diesen Jahres. Da sah er gut aus. Da sah er wirklich gut aus. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Gestern. Gestern? Gestern. Und die Nachricht, dass er jetzt niemanden mehr sehen würde, kam wann? Kam von heute auf morgen, die hat mich umgehauen. Ja, die kam heute, oder wie? Die kam heute, ja. Ah ja. Wie war denn sein Zustand und seine Stimmung gestern? Ganz schlimm, ganz katastrophal. Er hat nur versucht, Scherze zu machen. Ich habe ihm einen Rollstuhl gefahren, ich habe ihm einen Joint angeboten, weil ich weiß, er hat früher gerne auch mal einen genommen. Ich habe einen Joint mal geschenkt bekommen. Zu meinem 50. Geburtstag, der ist jetzt bei mir 4 Jahre im Schrank. Ja. Ich habe gedacht, egal, ich fahre denn mit dem Ferrari durch die Stadt oder sonst was. Ne? Und er hat aber zu dir persönlich nichts gesagt, als er sich verabschiedet hat. Nein, er hat noch versucht, Scherze zu machen, aber ich habe wirklich gesehen. Und meine Besuche, die letzten 3 Besuche jetzt in der letzten Woche, gingen alle dahingehend, dass ich mich von ihm verabschieden wollte. Mhm. Glaubst du denn dieser SMS nicht, dass er niemanden mehr sehen will? Ich möchte jetzt von dir eigentlich nur den Tipp haben, ob ich das akzeptieren soll. Ja, also deswegen frage ich ja, glaubst du, dass diese Frau, die dir das geschrieben hat, die Wahrheit schreibt? Nein, die nimmt selber Drogen, die weiß selber manchmal nicht, was sie redet. Mhm. Ja, dann ruf doch mal die Lebensgefährtin. Also diese Nachricht kam ja nicht, wie ich es gerade verstanden habe, nicht von der Lebensgefährtin. Ja, aber Domian, die Lebensgefährtin, die liegt mit ihm zusammen auf dem Zimmer. Sie hat sich mit einreisen lassen. Sie weiß auch nicht mehr, warum. Und sie will Weltreise machen und weiß ja geil, aber sie realisiert es gar nicht, dass er stirbt. Hm. Kannst du denn diese Lebensgefährtin per SMS erreichen? Die Lebensgefährtin direkt nicht. Die Schwester von ihr, die mir also diese SMS geschickt hat, die könnte ich erreichen, ja. Ja, mir geht's aber darum, dass du eine Bestätigung von der Lebensgefährtin bekommst. Also, um es im Klartext zu sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde es noch einmal auf jeden Fall prüfen, ob das wirklich stimmt. Deswegen musst du an die Lebensgefährtin ran, nicht wieder an diese Frau, die dir das schon geschickt hat, die du gar nicht vielleicht richtig ernst nehmen kannst. Mhm. Wenn das wirklich stimmt, wenn er das gesagt haben soll, wenn er das wirklich gesagt hat, dann muss man es akzeptieren. Du hast ja dann ihn schon doch jetzt öfters besucht und hast dich auch verabschiedet. Ja. Wenn es wirklich sein Wille ist, muss man sich natürlich beugen. Okay. Aber versuch nochmal auf anderen Wegen irgendwie herauszubekommen, ob das auch wirklich stimmt. Ja, das ist brutal. Das ist brutal, ja. Ganz brutal. Was glaubst du denn, wie viel Zeit er überhaupt noch hat? Ich glaube nicht. Also er würde am 20. September jünger als ich, also 54 werden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er diesen Geburtstag erlebt. Mhm. Das ist schade. Also. Das tut weh. Glaube ich. Versuch die Lebensgefährtin zu erreichen. Ich werde es versuchen. Junge, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Bruno, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik, Katrin Nebot. Morgen sind wir wieder da. Ich habe es gerade schon gesagt. im Fernsehen etwas später um 1.15 Uhr. Ungefähr, kann auch 1.16 Uhr, 17 werden. Und im Radio bei 1 Live sind wir pünktlich, auch wieder mit einer freien Themennacht. Nächste Woche gibt es dann auch wieder ein festes Thema in der Woche. Diese Woche ziehen wir so durch. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Ciao.